Ein Sprecher des Außenministeriums der DFRK gab am 8. Januar einem Reporter der koreanischen zentralen Nachrichtenagentur Antworten auf seine Frage im Zusammenhang damit, dass die USA die in die letzte Phase eingetretene Vorbereitung der DFRK auf einen Testschuss der interkontinentalen ballistischen Rakete kritisieren. Er sagte wie folgt: Wir entwickeln die interkontinentale ballistische Rakete, das ist ein Kettenglied der Verstärkung unserer selbstverteidigenden Wehrkraft gegen die sich vergrößernde Atomkriegsgefahr seitens der USA. Aber die Vereinigten Staaten von Amerika kriminalisieren ihrerseits unsere gerechte Vorbereitung auf den Abschuss der Rakete, bezeichnen sie als Provokation und Drohung und sprechen sich für die Sanktionen und den Druck aus. Ein Vizeaußenminister der USA redete am 5. Januar, dass die Drohung Nordkoreas die äußerste Grenze erreicht habe und dass die Sanktionen gegen Nordkorea weiter wie jetzt fortwährend würden, egal welche Administration antrete. Der Druckkampagne der Obama-Clique schließen sich verschiedene Experten und sogar einige konservative Massenmedienorgane an. Hiermit möchten wir noch einmal klar machen, dass gerade die USA uns zur Entwicklung der interkontinentalen ballistischen Rakete getrieben haben. Denn sie haben jahrzehntelang die boshafte anachronistische feindselige Politik gegen uns verfolgt, um uns die Souveränität und das Existenzrecht zu entziehen. Trotz der beispiellosen Blockaden haben wir aber ohne Hilfe von anderen mit eigener Kraft in einem unvorstellbaren Tempo die Weiterentwicklung der Atomwaffen forciert, somit die Wasserstoffbombe hergestellt und sich die normierten Atomsprengköpfe angeeignet. Unsere interkontinentale ballistische Rakete wird wann und wo starten, wofür sich unsere oberste Kommandantur entscheidet. Unser verehrter oberster Führer Kim Jong-un hat schon erklärt, dass wir, die zum Selbstschutz fähige Verteidigungskraft, mit der Atomstreitmacht als Kern und die Erstschlagsfähigkeit weiterhin verstärken werden, solange die atomare Bedrohung und Erpressung durch die USA und die ihnen willfährigen Kräfte verdauen und die Kriegsmanöver, die unter dem Deckmantel alljährliche Übung vor uns durchgeführt werden, nicht aufhören. Wer mit uns zu tun haben will, soll zuerst uns genau kennen und sich eine neue Denkweise verschaffen.